trefflichen Beinen Jesu Mann. Wer zeiget mir die Bahn, wo meiner Seelen brünstiges Verlangen mein Heiland hingegangen? Kein Unglück kann mich so empfindlich rühren, als wenn ich Jesum soll verlieren.